Mond war aufgegangen. Und in seinem Scheine gab ich mich den Gedanken hin, die uns beschleichen, wenn es ins Ungewisse geht. Erinnerungen herrlicher Morgenstunden stiegen in mir auf, in denen wir bei der Vorhut vor unseren Zügen ritten und hinter uns in kühler Frühe der Chor der jungen Reiter klang. Da fühlten wir das Herz so festlich schlagen, und alle Schätze dieser Erde wären uns gering erschienen gegenüber der nahen Lust am scharfen und ehrenvollen Gang. Oh, welch ein Unterschied war zwischen jenen Stunden und dieser Nacht, in der ich Waffen, die den Krallen und Hörnern von Ungeheuern glichen, im bleichen Lichte glitzern sah. Wir zogen in die Lemurenwälder ohne Menschenrecht und Satzung, in denen kein Ruhm zu ernten war, und ich empfand die Nichtigkeit von Glanz und Ehre und große Bitterkeit.